Hören Sie«, unterbrach ihn schüchtern Pulcheria Alexandrowna, aber das brachte ihn noch mehr in Eifer. »Ja, was meinen Sie?« rief Rasumichin und erhob seine Stimme noch mehr. »Meinen Sie, ich ärgere mich, weil Sie aus Gutgläubigkeit so viel dummes Zeug zusammenlügen? Unsinn! Ich liebe es sogar, wenn man so vor lauter Eifer lügt. So ein Lügen ist das einzige menschliche Privilegium vor allen anderen Lebewesen. Wenn du so lügst, wirst du dich schon zur Wahrheit durchkrabbeln. Ich bin ja darum Mensch, weil ich lüge, das heißt fantasiere. Keine einzige Wahrheit ist erreicht worden, ohne dass man vorher 40 Mal oder vielleicht auch 140 Mal gelogen hat. Und das ist in seiner Art höchst ehrenvoll. Wir aber verstehen nicht einmal aus eigener Fantasie zu lügen. Lüge mir vor, so viel du willst, aber lüge in deiner Weise und ich gebe dir dafür einen Kuss. In seiner eigenen Weise zu lügen, ist doch fast besser noch, als Wahrheit nur aus fremder Quelle nachzuschwätzen. Im ersteren Falle bist du ein Mensch. Im letzteren bist du bloß ein Papagei. Die Wahrheit wird nicht fortlaufen. Mit fremder Wahrheit aber kann man nur das eigene Leben ersticken, wie mit Brettern zunageln. Wir haben Beispiele dafür. Nun, was sind wir jetzt? Wir alle, alle ohne Ausnahme, sitzen in Bezug auf Wissenschaft, Entwicklung, Denken, Erfindungen, Ideale, Wünsche, Liberalismus, Vernunft, Erfahrung und alles noch in der untersten, in der alleruntersten Klasse des Gymnasiums. Uns hat es bisher vollkommen genügt, mit fremder Weisheit auszukommen. Wir haben Geschmack daran gefunden. Ist es nicht so? Habe ich nicht recht? Schimpfte Rasumichin, die Hände der Damen pressend und schüttelnd. Habe ich nicht recht? Oh mein Gott, ich weiß es nicht, sagte die arme Pulcheria Alexandrowna. Es ist so, ja, obwohl ich mit Ihnen nicht in allem einverstanden bin, fügte Avdotja Romanowna ernst hinzu. Aber gleich darauf schrie sie auf, weil er ihr diesmal doch fast die Hand zerdrückte. So? Sie sagen, es sei so? Ach, dann sind Sie sind die Quelle der Güte, Reinheit, Vernunft und der Vollkommenheit. Geben Sie mir Ihre Hand, rief er voll Entzücken aus. Geben auch Sie Ihre Hand. Ich will Ihnen beiden die Hände küssen, hier, sofort auf den Knien. Und er warf sich mitten auf dem Trottoir, das zum Glück menschenleer war, auf die Knie nieder. »Hören Sie auf, ich bitte Sie, was tun Sie?« rief die äußerst betroffene Pulcheria Alexandrowna. »Stehen Sie doch auf, stehen Sie doch auf«, lachte Dunja, aber doch mit einer gewissen Unruhe. »Um keinen Preis, bevor Sie mich nicht Ihre Hände küssen lassen.« »So, so ist es gut. Nun genug. Ich bin aufgestanden und nun wollen wir weitergehen.« »Ich bin ein unglückseliger Tollpatsch. Ich bin Ihrer unwürdig und bin betrunken und schäme mich. Ich bin nicht wert, Sie zu lieben. Aber vor Ihnen niederzuknien ist die Pflicht eines jeden, wenn er nicht ein vollkommenes Rindvieh ist. Deshalb bin ich vor Ihnen auf die Knie gefallen.